Sellner gibt in seinem Buch die Hauptideen der neurechten Bewegungen vor. Erhalt der ethnopluralistischen Identität, Warnung vor den Gefahren des Bevölkerungsaustauschs, Remigration. Diese Gedanken finden sich auch bei Maximilian Krah. In seinem Buch malt er aus, was geschehe, wenn Deutschland eine restriktive Flüchtlingspolitik einführe. Krah hält das aufgrund des derzeitigen politischen Druckes sogar für möglich. Also selbst wenn Deutschland die Grenzen schließen würde und alle Menschen, die keinen Flüchtlings- oder Asylstatus bekommen, abgeschoben würden, hätte das Land in den Augen von Krah immer noch ein Problem. Denn es verbleiben 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, darunter 15 Millionen Staatsbürger. Krah stellt fest, dass es auch in den nächsten 10 Jahren politisch und rechtlich nicht möglich sei, diese Menschen gegen ihren Willen auszuweisen. Dieser Satz macht klar, das AfD-Vorstandsmitglied erklärt 25 Millionen Menschen in Deutschland zum Ärgernis, darunter Menschen, deren Eltern seit den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen sind, die zum Teil hier geboren sind, die hier leben, die hier arbeiten und die hier Kinder bekommen haben. Anders als Sellner trifft Krah bei diesem Befund nicht mal die Unterscheidung zwischen assimiliert und nicht assimiliert. Für Krah passen offenbar alle Menschen mit Migrationshintergrund nicht nach Deutschland. Auch seine Feststellung, deren Ausweisung sei in den nächsten 10 Jahren nicht möglich, macht die Sache nicht besser. Denn warum stellt Krah überhaupt solche Überlegungen an? Und was geschieht nach 10 Jahren, sollten Menschen wie Krah oder Sellner politische Macht bekommen? Der dann folgende Satz dreht die Schraube der Menschenverachtung noch weiter. Nach der Feststellung, dass eine Ausweisung in den nächsten 10 Jahren nicht möglich sei, schreibt Krah, alle diesbezüglichen Vorschläge hätten homöopathischen Charakter, womit er offenbar insinuieren will, die Tatsache, dass in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund leben, sei mit einer Krankheit vergleichbar, gegen die man medizinische Hilfsmittel einsetzen müsse. Der Europaabgeordnete und Vorstandsmitglied der AfD, Krah, hat zudem auch enge Verbindungen zu der Geschäftsführerin des Landhaus Adlon, Mathilda Huss. Nach der Korrektivrecherche rückte auch die Geschäftsführerin Huss in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Nach Recherchen der Zeit soll sie von der Überlegenheit der weißen Rasse überzeugt sein. Huss hat dieser Darstellung allerdings widersprochen. Die Zeit schrieb am 23. Februar 2024 zudem, dass sie unter einem Pseudonym rassistisch-genetische Thesen vertrete. Auch das dementierte Huss. Für den AfD-Mann Krah liegt laut Zeit die ethnische Identität als Deutsche offenbar in den Genen. Im September schrieb er auf X, Genetik widerlegt die Linke mehr, dass es keine Unterschiede gibt, dass alles, Geschlecht, Familie, Volk, nur sozial konstruiert sei.